Abschnitt 4 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel. Old Wubble, Teil 4. Dort angekommen, sagte ich nichts, sprang über den Bach und legte mich da nieder, wo ich vorhin gelegen hatte. Old Wubble sah mich forschend an, den anderen war meine lange Abwesenheit gar nicht aufgefallen. »Ihr waret nicht da, Sir, und wisst also nicht, was indessen besprochen worden ist. Ich werde nämlich nicht hinauf nach dem Militärlager reiten«, sagte er. »Ist euch ein anderer Gedanke gekommen?«, fragte ich. »Vielleicht ein neuer Plan?« »Ja, ich hatte etwas vergessen, woran ich zugleich hätte denken sollen. Ihr habt doch von Old Shatterhand gehört.« »Gewiss.« »Nun, dieser Jäger ist in der Nähe des Rio Pecos, und ich bin entschlossen, ihn aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Meint ihr, dass er uns diese gewähren wird?« »Ich bin überzeugt davon.« »Pshaw«, fiel da Parker in wegwerfendem Tone ein. »Wie kann Mr. Charlie wissen, was so ein Mann wie Old Shatterhand tun oder lassen wird? Er hat ja gar keine Ahnung davon, dass Old Shatterhand, wenn er will, ganz allein imstande ist, den Gefangenen zu befreien.« »Nun, so unwissend, wie ihr meint, bin ich doch nicht ganz«, verteidigte ich mich. »Wenn ich auch nicht ganz zu den namhaften Westmännern gehöre, so würde ich doch vielleicht nicht solche Fehler begehen, wie ihr begangen habt.« »Wir? Fehler?« »Ja? Welche denn?« »Ihr habt euch von Mr. Cutter überrumpeln lassen, ohne seine Annäherung zu bemerken.« »Habt etwa ihr sie bemerkt?« »Ja.« »Macht uns nichts weiß, Mr. Charlie.« »Pshaw, ich kann es beweisen.« »So tut dies doch.« »Sehr gern. Mr. Cutter, sagt einmal, habt ihr nicht, um besser sehen zu können, einen Zweig abgeschnitten, als ihr dort im Busche lagert?« »Ja, das ist richtig. Ihr habt es also gesehen, Sir, das ist erwiesen, sonst könntet ihr es nicht wissen.« »Wenn ihr es gesehen habt, warum habt ihr es uns da nicht gesagt?«, fragte Parker. »Weil ich das für überflüssig hielt.« »Oho, wenn es nun ein Roter gewesen wäre.« »Ich wusste, dass es ein Weißer war.« »Unmöglich. Ihr wollt ein Westmann sein und wisst nicht, wie man in dunkler Nacht und ohne ihn zu sehen einen Weißen von einem Roten unterscheidet.« »Wollt ihr mich vielleicht belehren?« »Nötig wäre es, dass ich es täte, denn ihr habt einen noch viel größeren Fehler begangen, als dieser war. Ein solcher Fehler kann das Leben kosten.« »Alle Wetter! Macht mich doch, wenn ihr die Güte haben wollt, mit diesem lebensgefährlichen Fehler bekannt.« »Auch diesen Wunsch will ich euch erfüllen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was die Roten zu tun pflegen, wenn ihnen ein Weißer echappiert?« »Natürlich kann ich das. Sie reiten ihm nach, um ihn festzunehmen. Das weiß doch jedermann.« »Ihr scheint es nicht zu wissen.« »Wieso? Ihr werdet beleidigen, Sir.« »Ich will nicht beleidigen, sondern nur warnen. Mr. Cutter ist den Comanchen entwichen. Glaubt ihr, dass sie ihn nicht verfolgt haben?« »Zauns! Daran habe ich nicht gedacht.« »An so etwas soll man aber denken. Die Innsmen werden schon um Old Shorthands willen Mr. Cutter verfolgt haben, um ihn unschädlich zu machen.« »Thunderstorm!«, rief da Old Wubble aus, indem er sich mit der Hand an die Stirn schlug. »Das ist richtig, sehr richtig, Sir. Wie konnte ich diese Gefahr so ganz und gar außer Acht lassen? Sie sind gewiss, ganz gewiss hinter mir her und werden alles versuchen, meine habhaft zu werden.« »Und ihr habt nicht einmal hier Wachen ausgestellt.« »Das soll geschehen, sofort geschehen.« »Genügt aber nicht.« »Was noch, Sir? Sagt es rasch. Ich werde sogleich tun, was ihr für nötig haltet.« Jetzt war es für mich ein wirklicher Genuss, die Gesichter der anderen zu sehen. Sie blickten erstaunt von ihm zu mir herüber und von mir zu ihm hinüber, und Parker fragte ihn, indem er große Augen machte. »Was dieser Master für nötig hält? Glaubt ihr denn, dass Mr. Charlie weiß, was in einer Lage wie die unsrige ist, zu geschehen hat?« »Ja, das glaube ich«, antwortete der Gefragte. »Ihr habt ja gehört, dass er auf unsere Sicherheit besser bedacht ist als wir selbst. Also, Mr. Charlie, was ratet ihr uns?« Ich erklärte: »Wenn die Verfolger kommen, müssen sie unser Feuer riechen. Vielleicht sind sie schon da, uns zu beschleichen. Ich an eurer Stelle würde einige Späher aussenden, die den Weg so weit zu erforschen haben, wie der Geruch unseres Rauches reicht.« »Well, Sir, Very well. Wir werden keinen Augenblick zögern, dies zu tun. Mr. Parker, lasst 3 oder 4 von euren Leuten gehen, um nachzusehen. Ihr werdet einsehen, dass dies wirklich nötig ist, zu tun. Yes, erklärte der Genannte. Es ist wirklich wunderbar, dass wir nicht selbst und schon längst auf diesen Gedanken gekommen sind. Es ist eigentümlich, dass wir es uns erst von so einem Altertümler sagen lassen müssen, der gar kein Westmann ist. Werde selbst mitgehen und 4 Männer mitnehmen. Die mögen aber auch die Augen aufmachen und die Ohren dazu. Sonst sehen und hören sie nichts. 'Tis clear. Parker suchte 4 seiner Leute aus und ging mit ihnen fort. Ich nahm an, dass sie die beiden gefesselten Comanchen und deren Pferde finden würden und freute mich schon im Voraus auf ihre Gesichter, die ich mir vorstellen konnte. Die am Feuer zurückgebliebenen unterhielten sich einsilbig. Ich lag still im Schatten der Büsche und wartete auf die Rückkehr der Späher. Es dauerte weit über 1 Stunde, ehe sie kamen. Voran ging Parker, ihm folgten 2 mit den Indianerpferden und 2 mit je einem der Comanchen, die man auseinandergebunden hatte. Parker rief, noch ehe er das Feuer erreicht hatte. »Mr. Cutter, seht doch her, wen und was wir bringen!« Old Wubble sprang auf, starrte die beiden Roten an, die sich jetzt natürlich wieder bei Besinnung befanden, und rief. 2 Innsmen, 2 Comanchen, wie man an den Kriegsfarben sieht. Wo habt ihr die denn her?« »Gefunden.« »Was? Gefunden?« »Ja.« »Aber feindliche Indianer findet man doch nicht, sondern man muss sie fangen.« »Das habe ich bisher auch gedacht, ist aber nicht wahr. Wir haben sie wirklich und wahrhaftig gefunden, wörtlich gefunden, aneinander gefesselt und an einen Baum gebunden, kurze Zeit darauf auch ihre Pferde.« »Wer sollte das für möglich halten?« »Ja, man sollte es kaum glauben. Aber was man mit seinen eigenen guten Augen sieht, daran kann man doch nicht zweifeln. Wer mag sie überwältigt und gefesselt haben? Es müssen Weiße in der Nähe sein, die es getan haben, ohne zu wissen, dass wir uns hier befinden.« Da warf der Alte mir einen kurzen Blick zu, nickte mit dem Kopfe und sagte, »Ja, Weiße, aber nicht mehrere sind es gewesen, sondern es ist nur einer.« »Einer?« »Yes, einer. Wie kommt ihr auf diesen Gedanken?« »Sind Sie verwundet?« »Nein, von einer Verletzung ist nichts zu sehen.« »Also ist kein Kampf vorhergegangen. Sie sind überwältigt worden, ohne sich wehren zu können. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der das fertigbringt. Ihr werdet ihn erraten.« »Alle Wetter! Ihr meint Old Shatterhand?« »Yes.« »Er hat sie niedergeschmettert und gefesselt.« »Anders ist es nicht.« »So muss er hier in der Nähe sein.« »Ich bin überzeugt davon.« »Warum lässt er sich da nicht sehen?« »Er wird seine Gründe haben. Man sagt ja, dass er niemals etwas ohne Grund tue.« »So habt ihr recht gehabt, als ihr meintet, er befinde sich hier in der Gegend. Wir müssen nach ihm suchen.« »Suchen? Warum?« »Weil wir ihn morgen früh schon brauchen, denn länger dürfen wir mit dem Aufbruche nicht zögern.« »Es wird wohl nicht nötig sein, nach ihm zu suchen. Er weiß gewiss, dass wir hier sind und auf seine Hilfe warten. Verlasst euch darauf, dass er sich zur rechten Zeit sehen lassen wird.« »Ihr tut ja gerade, als ob er allwissend wäre, Mr. Cutter. Man erzählt sich zwar Dinge von ihm, die ganz unglaublich klingen und doch geschehen sind, aber er ist auch nur ein Mensch und kann nur das wissen, was er sieht und was er hört. Oh, was das betrifft, so möchte ich wetten, dass er alles weiß, was ihr gestern und heute getan habt und was hier geschehen ist.« »Pshaw! Seid nicht ungläubig, sondern wartet es ab.« »Wollen uns nicht streiten, Sir. Sagt uns lieber, was mit diesen beiden Gefangenen geschehen soll.« »Jetzt einstweilen nichts.« »Wann denn?« »Sobald Old Shatterhand kommt.« »Das ist zu unbestimmt. Das ist überhaupt gar nichts gesagt. Ich bin nicht so überzeugt wie ihr, dass er kommen wird, und wir müssen unbedingt wissen, was wir mit diesen Kerls zu machen haben. Ihr meint doch nicht etwa, dass wir sie mitnehmen sollen. Das wäre eine Last für uns und überdies nicht ungefährlich.« »Hm, kann das nicht bestreiten.« »Freilassen können wir sie auch nicht.« »Das würde eine Dummheit sein. 'Tis clear.« »Also eine Kugel vor den Kopf. Das ist das Allerbeste. Da sind wir sie los und sie haben es verdient.« »Nur nicht vorschnell handeln, Sir. Ihr werdet gehört haben, dass Old Shatterhand nur dann einen Roten tötet, wenn er unbedingt dazu gezwungen ist.« »Das geht mich nichts an. Erstens ist es noch gar nicht sicher, dass er sich hier befindet. sodann sind die Halunken nicht seine Gefangenen, sondern die unsrigen. Und drittens, werden wir jetzt über sie beraten und das Gesetz der Prärie sprechen lassen. Macht, was ihr wollt. Ihr tut doch mit? Nein, diese Innsmen gehen mich nichts an. Aber ihr seid es doch, den sie verfolgten. Meinetwegen, bis jetzt haben sie mir nichts getan. Hört, Sir, wer so lange warten will, bis ihm diese Schurken etwas tun, der ist verloren. Also wollt ihr der Jury, welche wir bilden wollen, beitreten? Nein, aber zuhören, das werde ich, wenn ich darf. Habe nichts dagegen. Mag's also beginnen. Die beiden Comanchen lagen gefesselt an der Erde neben dem Feuer, an welches sich die Weißen setzten, um die Beratung zu halten. Ob die Roten Englisch verstanden und also wussten, was gesprochen wurde, war ihnen nicht anzumerken. Um es kurz zu machen, die Beratung dauerte nur einige Minuten und ihr Ergebnis war, dass die Gefangenen erschossen werden sollten, und zwar sogleich. Nur Jos Hawley hatte gegen dieses Urteil gestimmt. Parker machte auch wirklich kurzen Prozess. Er trug dreien seiner Leute auf, die Exekution in der Nähe auszuführen und befahl ihnen, die Gefangenen fortzuschaffen. Da hielt ich es für angezeigt, endlich auch ein Wort zu sprechen. »Halt, Mr. Parker, wartet noch ein Weilchen.« »Was wollt ihr, Sir?« fragte er. »Bei eurem Savannengerichte ist ein Fehler vorgekommen, der das Urteil ungültig macht.« »Was versteht denn ihr von Savannengericht?« »Mehr als ihr, wie es scheint, sonst hättet ihr diesen Fehler nicht begangen.« »Welchen Fehler meint ihr denn?« »Es sind eigentlich mehrere. Erstens hat einer nicht mitberaten, der mitzusprechen hatte.« »Mr. Cutter wollte ja nicht.« »Den meine ich nicht.« »Nicht? Wen denn sonst?« »Mich.« »Ah, euch. Das ist wohl Spaß. Ihr seid doch gar kein Savannenmann.« »Was ich bin oder nicht bin, das ist hier sehr gleichgültig. Ich gehöre mit zur Gesellschaft und darf nicht von einer so wichtigen Verhandlung ausgeschlossen werden.« »Was ihr sagt«, lachte er, »ihr gehört keineswegs zu unserer Gesellschaft, sondern ihr steht unter dem Schutze derselben. Das ist die Sache, Sir. Wenn wir die Hand von euch ziehen, seid ihr ferner keinen Augenblick mehr eures Lebens sicher.« »Das sind Ansichten, Mr. Parker, über die ich nicht mit euch streiten will. Lassen wir also meine Person aus dem Spiele. Der zweite Fehler ist der, dass ihr mit den Roten kein einziges Wort gesprochen habt. Man verurteilt doch nicht jemand zum Tode, ohne ihn vorher zu verhören.« »Verhören? Diese Kerls? Das fehlte noch.« »Was haben sie denn verbrochen?« »Unnütze Frage. Sie wollten Old Wubble töten.« »Könnt ihr dies behaupten? Haben sie es eingestanden? Seid ihr überzeugt, dass sie wirklich die Comanchen sind, die ihn verfolgen?« »Seht ihr denn die Kriegsfarben nicht, mit denen sie sich bemalt haben?« »Das ist kein Beweis. So viel verstehe ich vom Wilden Westen wohl auch.« »Nichts versteht ihr. Gar nichts, Sir.« »Doch. So weiß ich zum Beispiel, dass ein Gefangener und sein Leben nur dem Sieger gehört, keinem anderen. Wer von euch kann behaupten, diese Comanchen besiegt und gefangen genommen zu haben?« »Redet nicht so dummes Zeug. Diese Kerls gehören uns, außer ihr könnt uns sagen, wer der geheimnisvolle Mann gewesen ist, der sie besiegt hat und sich nun nicht sehen lässt.« »Ich kann es sagen, und er versteckt sich nicht, sondern er lässt sich sehen, Mr. Parker.« »Wo denn?« »Hier.« »So zeigt mir ihn doch«, forderte er mich auf, indem er lachend rundum blickte. »Er liegt vor euch, ich selbst bin es.« »Ihr? Alle Wette. Ihr? Ihr wollt diese Roten überwältigt und gefesselt haben.« »Ja.« »Diese Finte ist geradezu lächerlich. Mit ihr errettet ihr die Halunken nicht von dem Tode. Wenn ihr es fertig bringt, auch nur einen einzigen Indianer im Kampfe zu besiegen und bei lebendigem Leibe zu fesseln wie diese hier, so will ich niemals ein Westmann gewesen sein.« »Well, so seid ihr keiner gewesen.« »Oho, so etwas fertig zu bringen, dazu gehört die Kraft eines Old Shatterhand. Wollt ihr behaupten, sie zu besitzen?« »Behaupten nicht, aber beweisen.« »Passt auf. Ich war während dieses Streites ruhig am Boden liegen geblieben. Jetzt stand ich auf, ergriff ihn mit der rechten Hand beim Gürtel, schwang ihn mir einige Male um den Kopf, dass er laut aufschrie, stellte ihn dann wieder auf die Beine und fragte: »Ist das genug, oder soll ich euch zeigen, wie es tut, wenn ihr meine Faust auf den Schädel bekommt?« Ehe er noch antworten konnte, rief einer der Gefangenen mit lauter Stimme aus: Old Shatterhand, das ist Old Shatterhand. Ich habe es mir gedacht. Er hatte mich, weil ich im Schatten lag, vorher nicht bemerken können, nun aber beim Scheine des Feuers meine aufgerichtete Gestalt gesehen. Ich trat zu ihm und fragte: Kennt mich der gefangene Krieger der Comanchen? Ja, antwortete er. Wo hast du mich gesehen? Im Lager der Rakuro-Comanchen, als du die Seelen ihrer Häuptlinge aus dem Laufe deines Bärentötters gegen den Himmel schossest. Der oberste ihrer Häuptlinge war To Kai Chun. Das Leben seines Sohnes lag in deiner Hand. Du aber schenktest es ihm. Das stimmt. Du sprichst die Sprache der Bleichgesichter ziemlich gut und hast also verstanden, was bisher gesprochen wurde? Ja. Ihr habt also gehört, dass ihr euch nahe dem Tode befandet. Wir hörten es. Wir hörten auch, dass Old Shatterhand für unser Leben sprach. Das tut er stets. Ich bin ein Freund der Roten Krieger und bedauere es, wenn sie ihre Tomahawks des Krieges gegen die Bleichgesichter erheben. Denn ich weiß es, dass sie zwar einmal siegen können, aber umso sicherer untergehen werden. Auch ihr sollt erfahren, dass ich nicht den Tod der roten Männer will. Wir sind tapfere Krieger und fürchten den Tod nicht. Das weiß ich, aber das Leben ist doch besser als der Tod, und es ist kein Ruhm für euch, wenn euer Stamm erfährt, dass ihr ohne alle Gegenwehr besiegt und dann erschossen worden seiet. Es soll auf deine Antworten ankommen, ob ich euch das Leben schenke. Wie heißt der Häuptling, den deinem Stamm gehorcht? Es ist Wupa Umugi, der noch nie besiegt wurde. Wo stehen die Zelte eurer Dörfer? Das sage ich nicht. Eure Krieger sind zum Kampfe ausgezogen? Ja. Wie viele Köpfe stark sind sie? Ich schweige. Wo befinden sie sich jetzt? Ich weiß es nicht. Gegen wen ziehen sie? Ich weiß es, verrate es aber nicht. Du bist verschwiegen und also ein tüchtiger Krieger, der lieber sein Leben auf das Spiel setzt, als dass er die seinigen verrät. Das muss jedem tapferen Manne und also auch mir wohl gefallen. Geht heim und sagt euren Häuptlingen und allen euren Männern, dass Old Shatterhand die Tapferkeit und die Verschwiegenheit zu schätzen weiß. Ich bückte mich nieder, um sie von ihren Fesseln zu befreien. Als dies geschehen war, sprangen sie auf, und der, welcher bisher gesprochen hatte, fragte: Old Shatterhand bindet uns los und sagt, wir sollen gehen. Wir sind also frei? Ja. Wir können gehen, wohin wir wollen. Ja. Was geschieht mit unseren Waffen und Pferden? Die erhaltet ihr jetzt zurück. Old Shatterhand ist kein Dieb oder Räuber, der sich an fremdem Gut vergreift. Uff, uff! Werdet ihr uns nachspüren, um zu erfahren, wohin wir reiten? Nein, ich gebe euch mein Wort darauf. Uff, uff! Old Shatterhand hat noch nie sein Wort gebrochen. Er ist das edelste der Bleichgesichte. Wir werden es erzählen, sobald wir zu unseren Zelten kommen. Es gibt noch viele, viele Bleichgesichter, die ebenso gesinnt sind und denken wie ich. Hier liegen eure Waffen und dort stehen eure Pferde. Reitet fort, aber wir werden diesen Platz scharf bewachen. Falls ihr hier bleiben oder zurückkommen und uns beschleichen solltet, würden euch unsere Kugeln sicher treffen. Wir werden fortreiten, ohne uns nur einmal umzublicken. Hau! Von den Weißen hatte mir bis jetzt keiner auch nur mit einem Worte widersprochen. Nun aber trat Parker zu mir und fragte: Ist das euer Ernst, Sir? Natürlich. Ihr wollt ihnen wirklich die Freiheit geben? Ja. Nehmt mich's nicht übel, Sir, aber ich muss euch sagen, dass dies ein Fehler ist, der... Da unterbrach ich ihn mit der kurzen, strengen Frage. Ihr wisst jetzt, wer ich bin. Yes. Also nicht der Mr. Charlie, den ihr für einen halben Idioten und ganzen Dummkopf hieltet. Nein, sondern Old Shatterhand, Sir. So schweigt und unternimmt es nicht, mir Vorschriften zu machen oder das, was ich tue, zu kritisieren. Ihr mögt ein guter Mensch und ein ganz brauchbarer Westmann sein, aber eurer Kritik war ich schon entwachsen, ehe ich meinen Fuß zum ersten Mal auf den Boden des Wilden Westens setzte. Wer hat da Titler, den berühmten Hengst Old Shatterhands, für einen Kutschengaul halten kann, der darf sich nicht unterfangen, mir gute Lehren zu erteilen. Basta! Nach diesem Verweise wendete ich mich von ihm ab und ließ ihn stehen. Ich hatte meinen Grund, in diesem Tone mit ihm zu sprechen. Er war zwar gestern freundlich mit mir gewesen, hatte aber dann gezeigt, dass er sehr hoch von sich dachte, obgleich er sich mit Westmännern ersten Ranges nicht im Entferntesten vergleichen konnte. Wenn wir zusammenblieben und er bei diesem Selbstgefühle verharrte, so konnte er uns leicht in große Verlegenheiten bringen, Daher diese Art und Weise meines Tadels, der wie ein großes Selbstlob klang und die mir sonst gar nicht eigen war. Die Comanchen bestiegen ihre Pferde, nickten mir dankend zu und ritten davon, ohne die anderen mit einem verabschiedenden Blicke zu beachten. Das war selbst für Old Bubble zu viel, der nichts gesagt hatte, obwohl er nicht ganz mit mir einverstanden war. »Bockbeinige Kerle«, brummte er, »als ob wir so ganz und gar nicht vorhanden wären.« »Meint ihr nicht, dass ihr zu gütig gegen sie gewesen seid, Mr. Shatterhand?« »Nein.« »Es kann mir nicht einfallen, euer Tun zu beurteilen. Ihr wisst stets, was ihr tut, wenn andere es auch nicht begreifen. Aber versprechen hättet ihr doch vielleicht nicht sollen, dass wir ihnen nicht nachspüren werden. Wenn wir Old Shorehand befreien wollen, müssen wir doch wissen, wohin er geschleppt worden ist.« »Ich weiß es. Ich habe sie belauscht, ehe ich sie niederschlug. Sie haben ihn nach Saskuan-Kui, dem blauen Wasser, gebracht. Das ist gut, mir aber unbekannt. Wisst ihr vielleicht, wo es liegt, Sir?« »Ja, ich bin zweimal dort gewesen.« »Aber ich befürchte, sie melden dort, was geschehen ist und dass wir kommen werden.« »Im Gegenteile. Hätte ich da die Gefangenen freigelassen? Grad das war ein Schachzug, der uns sicher Vorteil bringen wird. Ich habe übrigens Old Shorehand mit keiner Silbe erwähnt. Sie werden annehmen, dass ich entweder von ihm nichts weiß oder keinen Grund habe, mich um ihn zu bekümmern. Glaubt mir, Mr. Cutter, ich habe keinen Fehler begangen. Wir haben dabei noch den Vorteil, diese beiden Comanchen los zu sein. Sie wären uns höchst unbequem geworden und ihrem Tode hätte ich nicht zugestimmt.« »Ihr habt recht, Sir. Tis clear.« »Und meint ihr wirklich, dass wir hier sicher sind und dass die Kerls nicht heimtückisch zurückkehren werden?« »Sie kommen nicht wieder. Damit wir aber keine Vorsicht außer Acht lassen, wollen wir diesen Platz aufgeben, das Feuer auslöschen und uns einen anderen suchen. Das mag sogleich geschehen.« Als das Feuer ausgetreten war, ritten wir eine Strecke zurück, wo es eine geeignete Stelle gab. Dort legten wir uns zum Schlafen nieder, nachdem zwei Wachen ausgestellt worden waren. Ich blieb noch lange wach und hörte ebenso lange die Gefährten miteinander flüstern. Den Gegenstand ihrer leisen Unterhaltung konnte ich mir danken. Sie sprachen über den sonderbaren und von ihnen ungeahnten Fall, dass dieser Mr. Charlie sich einen Scherz mit ihnen gemacht hatte und eigentlich Old Shatterhand gewesen war. Jedenfalls empfand Old Wubble eine nicht geringe Befriedigung darüber, dass er es gewesen war, der mich zuerst erkannt hatte. Am anderen Morgen galt es vor allen Dingen zu erfahren, wer von ihnen gern mit nach dem Saskuan-Kui ritt und wer nicht. Als ich mich erkundigte, baten alle dringend, sie mitzunehmen. Jetzt, da sie wussten, wer ich war, hatten alle etwa vorher gehegten Bedenken aufgehört und ein jeder war überzeugt, dass der Ritt höchst interessant sein und ein gutes Ende nehmen werde. Selbst Sam Parker zeigte trotz des gestrigen Verweises eine Begeisterung, die gewiss aus dem Herzen kam, und Jos Hawley benutzte eine Gelegenheit, mir unter vier Augen zu sagen: »Wer hätte das gedacht, Sir, dass ihr Old Shatterhand seid? Nun es aber so ist, freut es mich doppelt, dass ihr mein Herz mit eurer Erzählung beruhigt habt. Das kann ich euch versichern. Ich bin ein alter, ganz gewöhnlicher Westläufer, aber stellt mich dahin, wo ich zu brauchen bin. So werdet ihr sehen, dass ich euch keine Schande mache.« Als wir aufgebrochen waren, folgte ich zunächst dem Wasser, an welchem wir gelagert hatten, vielleicht eine Stunde lang. Dann wich das Tal, in welchem es floss, von der bisherigen östlichen Richtung ab, indem es sich nach Süden wendete. An dieser Stelle war das Gras niedergedrückt und zertreten, und Old Wubble stieg vom Pferde, um diese Spuren zu untersuchen. »Wollt ihr das nicht lieber lassen, Mr. Cutter?« bat ich ihn. »Ich halte es für unnötig, und zweitens ist es uns verboten.« »Verboten?« fragte er. »Wer kann uns verbieten, hier nachzuforschen, was diese Fährte zu bedeuten hat?« »Ich habe den Comanchen mein Wort gegeben, ihnen nicht nachzuforschen.« »So meint ihr, dass es ihre Spuren sind?« »Ja.« »Hm. Möchte es bezweifeln.« »Warum?« »Wenn sie hierher geritten wären, hätten wir ihre Hufeindrücke unterwegs sehen müssen.« »Nein. Zwischen ihrem Aufbruch und dem unsrigen ist so viel Zeit vergangen, dass sich das Gras inzwischen wieder aufgerichtet hat. Hier aber, wo sie Lager machten und höchstwahrscheinlich erst vor ganz kurzem wieder fortgeritten sind, ist es liegen geblieben.« »Dieses Argument scheint richtig zu sein, Sir. Doch muss ich mir sagen, dass es nicht sehr vorsichtig von diesen Innsmen gewesen wäre, wenn sie die Nacht nur eine Stunde weit von unserem Lagerplatze zugebracht hätten. Ich möchte lieber annehmen, dass sie ohne Unterbrechung weitergeritten sind.« Sam Parker stimmte ihm bei und auch die anderen gaben ihm recht. Darum erklärte ich ihnen. Man muss sich in die Lage dieser beiden Indianer versetzen. Sie sind während des ganzen gestrigen Tages geritten und brauchen wieder einen Tag, um nach dem Saskuankui zu kommen. Um das zu leisten, müssen Menschen und Pferde wenigstens einmal längere Zeit ausruhen. Das versteht sich ganz von selbst. Ja, aber doch nicht so nahe dem Orte, an welchem wir uns befanden, warf Old Wubble ein. Warum nicht? Ich habe ihnen die Freiheit gegeben und ihnen versprochen, sie nicht zu verfolgen. Sie wissen, dass Old Shatterhand kein Lügner ist und haben sich hier also vollständig sicher gefühlt. Dazu kommt noch ein Umstand, den ihr nicht unbeachtet lassen dürft, nämlich der, dass man bei Tage besser und schneller reitet als bei Nacht. Ein kluger Mann wird also nicht am Tage, sondern während der Nacht ruhen. Und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die Comanchen diese Klugheit nicht besitzen. Nachdem sie sich über 2 Meilen von uns entfernt hatten, konnten sie ohne Bedenken anhalten, um den Tag zu erwarten. Dann sind sie weitergeritten, wie ihr an der Fährte seht, die da rechts am Wasser abwärts führt und so deutlich ist, dass sie nicht von heute Nacht oder gar schon gestern Abend stammen kann. Wollen Sie mal untersuchen, meinte Parker. Nein, denn ich will mein Versprechen halten und sehe auch schon von Weitem, dass ich mich nicht irre. Diese Spur wurde von 2 Pferden, nicht mehr und nicht weniger, gemacht. Also sind es die Comanchen gewesen. Da machte Old Wubble eines seiner überlegenen Gesichter und sagte lächelnd: Ihr redet davon, dass ihr euer Wort halten wollt. Ich aber denke, dass dies nicht möglich ist. Warum nicht? Weil wir ja denselben Weg reiten und also gezwungen sind, die Fährte zu betrachten. Oder meint ihr, dass wir die Augen zuhalten sollen? Nein, denn wir werden der Fährte nicht folgen. Etwa nur eures Versprechens wegen? Das wäre Unsinn. Es gibt einen anderen und viel triftigeren Grund. Die Roten folgen, wahrscheinlich des Pferdetränkens wegen, diesem Wasser, welches zwar auch, aber in einem weiten Bogen nach dem Rio Pecos führt. Sie machen also einen Umweg. Wir dagegen werden das Wasser hier verlassen und in gerader östlicher Richtung nach dem Pecos reiten. Wir sagen also ihrer Fährte Lebewohl und werden den von mir beabsichtigten Zweck erreichen, dass wir eher als sie bei dem Saskuankui ankommen. Wie vorteilhaft das für uns ist, brauche ich euch wohl nicht zu erklären. Da verschwand das überlegene Lächeln aus Old Wubbles Gesicht und er sagte: Ja, wenn es so ist, Mr. Shatterhand, da bin ich freilich still. Habe Wunder gedacht, wie klug ich bin, sehe aber ein, dass ich von euch noch lernen kann, tis clear. Aber sagt, ist der Weg, den ihr im Sinne habt, sehr beschwerlich? Gar nicht. Es geht immer abwärts, die Gegend ist meist eben, zuweilen Fels, zuweilen Sand. Wasser gibt es freilich nicht. In dieser Beziehung müssen wir uns bis zum Rio Pecos gedulden. An welchem aber die Comanchen liegen? Wird uns das nicht verhindern, an das Wasser zu kommen, welches wir nach einem solchen Ritte so notwendig brauchen? Nein. Ich kenne die Lage des Saskuankui ganz genau, an dem wir sie zu suchen haben. Wir werden den Fluss an einer ganz anderen Stelle erreichen und unsere Pferde ganz gefahrlos tränken können. Well, so bin ich beruhigt. Es war überhaupt überflüssig, diese Bedenken zu äußern, denn wenn ihr unser Führer seid, können wir die Überzeugung haben, dass alles geschieht, was zu unserer Sicherheit geschehen kann. Auf Old Shatterhand kann man sich verlassen, und darum will ich euch etwas sagen, was euch große Freude, ja, große Freude machen wird. Was mag das sein, Mr. Cutter? Ich bin viel älter, viel, viel älter als ihr, und darum würde es sich eigentlich ganz von selbst verstehen, dass ihr mich als Anführer wähltet. Dennoch will ich... Es schien ihm nicht leicht zu werden, den Entschluss, den er gefasst hatte, auszusprechen. Er schlang und schlang, er drückte und drückte, um die Worte herauszubringen. Er bewegte die Arme und Beine. Er drehte und wendete den dürren Körper, als ob alle seine Knochen locker geworden seien. Es wackelte und wabbelte jedes Glied an ihm, bis er endlich hervorstieß. »Ja, ich will darauf verzichten und mich unter euch stellen. Ihr sollt unser Kommandant sein, dem wir zu gehorchen haben. So etwas hat Old Wubble noch nie getan.« »Was sagt ihr dazu, hey?« »Ihr werdet es mit Anerkennung und Dankbarkeit hinnehmen, Mr. Shatterhand. Tis clear.« Ja, er war der Mann, der sich niemals einem anderen unterordnete, das wusste ich. Man sah es ihm auch deutlich an, welche Überwindung es ihm gekostet hatte, es jetzt einmal zu tun, und dass er dafür Lob von mir erwartete. Er sah mich mit großen Augen und weit geöffneten Munde erwartungsvoll an. Aber diese Erwartung ging nicht in Erfüllung, denn ich antwortete: »Nein, das ist nicht so klar, wie ihr denkt. Wir sind freie Westmänner und nicht Soldaten, bei denen immer eine Charge über der anderen steht. Von einem Kommandanten im militärischen Sinne des Wortes kann also bei uns nicht die Rede sein, sondern einer hat ganz und genau dieselben Rechte und Pflichten wie der andere.« »Aber, Sir, ihr könnt doch nicht verlangen, dass wir alle stets und immer eines und desselben Sinnes sind.« »Allerdings nicht.« »Nun, was soll denn dann geschehen, wenn wir uns streiten?« »Streiten? Das kann bei verständigen Männern gar nicht vorkommen. Wenn Meinungsverschiedenheiten eintreten, so besprechen wir uns, Mr. Cutter.« »Well, wir besprechen uns. Und dann?« »Dann handeln wir nach derjenigen Ansicht, welche die richtige ist.« »Und wenn nun die anderen gerade diese Ansicht nicht für die richtige halten?« »Dann sind sie dumm, und mit dummen Menschen pflege ich nicht zu verkehren.« »Wie? Was?« fragte er. Es war ein geradezu köstliches Gesicht, welches er jetzt sehen ließ, halb das Gesicht eines listigen Fuchses und halb dasjenige eines Schafes, wenn es blöken will. Er blieb eine Zeit lang ohne Bewegung, dann wabbelte er seine Glieder schnell untereinander und fuhr fort. »Dumm, also dumm, und mit dummen Menschen verkehrt ihr nicht. Ihr meint also, dass nur wir es sind, die welche dumm sein können. Ich meine nur, dass ich mich stets hüten werde, einer guten und richtigen Ansicht entgegenzutreten.« »Ach so, und wenn ihr nun die richtige habt und wir sehen das nicht ein und tun nicht, was ihr wollt, so lasse ich euch stehen oder sitzen und gehe meiner Wege.« »Allein?« »Jawohl, allein.« »Aber dann kann doch das, was getan werden soll, nicht ausgeführt werden.« »Doch, denn ich würde es allein ausführen. Ein vernünftiger Mann bringt ohne Hilfe und ganz allein mehr fertig, als wenn er 10 andere bei sich hat, die ihm sein gutes Werk verderben.« »Das heißt also folgendermaßen. Old Shatterhand denkt niemals dumm. Es muss also stets nach seinem Willen gehen, und wenn das nicht geschieht, so läuft er davon?« »So ungefähr, wenn auch nicht gar so schroff.« »Das ist aber doch ganz dasselbe, als wenn wir euch zu unserem Kommandanten erwählten.« »Nein, denn ihr sollt mir nicht stets und absolut zum Gehorsam verpflichtet sein, sondern ein jeder soll seine Meinung äußern dürfen. Und was euch persönlich betrifft, Mr. Cutter, so bin ich vollständig überzeugt, dass ihr stets auch das Richtige tun und niemals etwas Verkehrtes unternehmen werdet.« Da ging ein heller Sonnenstrahl der Befriedigung über sein faltiges Gesicht, und er rief im Tone der Freude und der Zustimmung aus: »Das soll ein Wort sein, Sir, ein Wort, das immer Geltung hat. Tis clear. Wir haben keinen Kommandanten, aber wenn die anderen nicht einsehen, dass ihr recht habt, so lassen wir sie sitzen. Kommt mit mir voran, wir wollen weiter.« Wir ritten an der Lehne des Tales empor und dann, als wir oben angekommen waren, im rechten Winkel von demselben fort. Da oben war das Terrain eben und wir konnten unsere Pferde, die wir unten erst hatten tüchtig trinken lassen, in Galopp setzen. Old Wubble hielt sich voran den anderen neben mir und wendete zuweilen seinen Blick bewundernd auf meinen Rappen, dem die jetzige schnelle Gangart sichtlich Freude machte. Der Alte war ein ausgezeichneter Reiter und saß trotz seines hohen Alters wie ein Jüngling in dem Sattel. Sein langes weißes Haar flog, ähnlich dem prächtigen dunklen Schopfe Winnetous, wie eine silberne Mähne hinter ihm her. Eigentlich hatte er da unten am Bache meine Erwartungen nicht erfüllt, denn die von ihm gemachten Einwendungen waren keineswegs Beweise jenes scharfen und untrüglichen Blickes gewesen, der einem Jäger ersten Ranges eigen ist. Aber ich sagte mir, dass seine Spezialität, um mich so auszudrücken, wohl eine andere sei. Der einstige König der Cowboys war nur im freien Felde, auf der offenen Savanne tätig gewesen und hatte also nicht zu denjenigen Eigenschaften kommen können, für welche nur die dichten Wälder und schluchtenreichen Gebirge die richtigen Schulstätten sind. In allem aber, was ich als zu seinem Fache gehörig bezeichnen möchte, konnte ich mich ganz gewiss auf ihn verlassen. Wir ritten stundenlang nebeneinander her, ohne dass er ein Wort sagte. Als ich über dieses Schweigen eine Bemerkung machte, antwortete er: »Ich rede und erzähle gern, Sir, aber ich weiß, dass ich euch damit nicht kommen darf.« »Warum nicht?« »Weil ihr es mehr mit der Tat als mit dem Worte haltet. Jedermann hat gehört, dass ihr tagelang mit Winnetou beisammen seid, ohne dass ein Wort, welches nicht notwendig ist, gesprochen wird. Selbst wenn ihr euch beide vor einer Gefahr befindet, über welche andere Westmänner lange Beratungen halten würden, verständigt ihr euch durch einen kurzen Wink oder einen einzigen Blick. Also schweige ich, damit ihr mich nicht für einen Schwätzer haltet. 'Tis clear.« Winnetou hat allerdings die Eigenheit, mehr in Taten als in Worten zu reden, und ich bin grad wie er. Es wird mich freuen, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich mich mit euch so gut verstehe wie mit ihm, Mr. Cutter. Habt da ja keine Sorge, Sir. Ich bin kein ganz unerfahrener Kerl und werde mich bemühen, euch zu beweisen, dass ihr mich brauchen könnt. Ende von Abschnitt 4.